Das war der Fliegeralarm von Schwitzbuster auf YouTube. Ich danke schön und ich werde dazu ein Deutschlied machen oder ein Gedicht von den Ardennen bis zum Fürsten Fuchs bis zur heutigen Zeit, 70 Jahre Europa, für eine goldene, güldene, friedliche und wonnenhafte Zeit. Wir werden winnen, das sage ich. Es wird gelingen.